Gesehen wird schon jeder, der es mal probiert hat. Doch du bist einsam auf deiner letzten Runde. Du weißt, dass alle dich schon überholt haben. Doch ist das etwa ein Grund, aufzugeben? Du läufst weiter, immer weiter, denn das ist deins. Du läufst weiter, immer weiter, denn das ist deins. Das Stadion ist schon leer und alle Zuschauer sind gegangen. Du läufst weiter, immer weiter, denn das ist dein. Du läufst weiter, immer weiter, denn es ist deine Qual und du glaubst, dass du abbaust und jetzt abhaust, aber das ist keine Wahl. Du läufst weiter, immer weiter, denn das ist deins. Du läufst weiter, immer weiter, denn Du läufst jetzt. Lauf. Du läufst weiter, immer weiter, denn das ist deins. Du läufst weiter, immer weiter, denn das ist deins. Das ist da. Jubel.